Kundgabe 4880. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.04.1950. Wichtigkeit der Arbeit für das Reich Gottes. Es wird euch ein Zeichen gegeben werden von oben, so eure eigentliche Tätigkeit beginnen soll. Denn noch leistet ihr nur Vorarbeit. Euch selbst in den Zustand des Wissens zu versetzen und euer Wissen auch denen mitzuteilen, die gleich euch sich rege beteiligen wollen an der Verbreitung der Wahrheit, die selbst wahrheitshungrig sind und darum ringen. Doch eure eigentliche Tätigkeit erstreckt sich auf die Zuwendung des Wortes, das euch von oben gegeben wird, an alle Menschen, die euch in den Weg treten nach der großen Erschütterung, die sie erleben mussten um ihrer Seelen willen. Ich werde noch einmal einen großen Warnruf ertönen lassen, und dieser wird der letzte sein vor dem Ende. Alle, die schlafen, sollen erwachen. Ob sie jedoch ihre Augen zur Höhe senden oder weiter mit abgewandtem Blick dahingehen, das ist einem jeden Einzelnen selbst überlassen. Doch in der letzten Strecke ihres nur noch kurzen Lebens sollet ihr ihnen entgegentreten und ihnen zurufen, dass sie den Weg des Lichtes gehen sollen und nicht noch weiter in der Dunkelheit versinken dürfen. Ihr sollt ihnen das Evangelium verkünden, doch in reinster Form, auf dass sie sich nicht daran stoßen, wie es nun der Fall ist, durch die vielen Irrlehren, die den Menschen dargeboten werden, als Lehre Christi. Ihr sollt ihnen helfen, den rechten Weg zu finden. Ihr sollt ihnen liebevoll die Ursache und den Zweck jeglichen leidvollen Geschehens erklären. Ihr sollt sie zu mir hinweisen, dass sie Verbindung suchen mit mir und euch aller annehmen, die in geistiger Not sind, die nicht glauben wollen oder nicht glauben können. Zu ihnen sollet ihr reden und ich werde euch beistehen. Ich werde euch die Worte in den Mund legen, auf dass sie ihre Wirkung nicht verfehlen. Diese Arbeit ist so ungeheuer wichtig, dass ich euch dafür tauglich machen werde und euch auch das volle Verständnis gebe, was ihr tun oder lassen sollet, wo ihr reden oder schweigen sollet und wessen ihr euch ganz besonders annehmen sollet, weil ich die Herzen aller kenne, die ich euch zuführe. Diese Zeit liegt noch vor euch, und für diese Arbeit bilde ich euch heran. Darum werdet ihr vorerst in der Stille tätig sein. In kleinem Kreis werdet ihr reden können, um noch immer Arbeiter für mich anzuwerben, weil ich derer nicht genug haben kann in kommender Zeit. Denn nur kurz wird die Zeit eures Wirkens sein. Und darum soll die Arbeit mit allem Eifer in Angriff genommen werden, auf dass die kurze Zeit voll ausgenützt werde zum Heile der Irrenden und der Lauen, zum Heil der Ungläubigen, die wieder zum Glauben gelangen können, wenn sie nur guten Willens sind. Ich werde euch selbst rufen, so eure Stunde gekommen ist, und ihr werdet meinem Ruf gern und freudig folgen. Dann aber sorget euch nicht mehr um irdische Dinge, denn jede irdische Sorge ist hinfällig angesichts dessen, was ich über die Menschen sende. Dann ist nur die geistige Arbeit von Wert und von Wichtigkeit. Denn irdisch könnet ihr euch nichts sichern. Nur was ich will, wird euch bleiben. Und das ohne jegliche Sorge eurerseits. Schauet nicht zurück, sondern nur vorwärts. Gebt alles freiwillig auf, denn ich versorge euch mit allem, was ihr benötigt, so ihr für mich tätig seid. Ich aber will euch und eure Arbeit für mich und mein Reich segnen. Ich will meine Gnade ausschütten, auf dass die Herzen erwachen und aufnahmefähig werden für mein Wort, auf dass alle Seelen noch gerettet werden, die sich von mir erretten lassen wollen. Amen.